gerade hier. War gewaltig. Also so richtig. Dann hau ich dich kaputt. Was Papa sagt, das wird ihr machen. Sonst ihr mit Schacht. Du Made. Ich darf das, denn er wohnt in meinem Haus. Ich hau dir sowas von auf die Fresse, du Stück Scheiße. Du kleiner Unfall bist bloß wegen dem Kindergeld hier. Aber Papi, ich hab dich doch lieb. Du kleiner Kotzklumpen, du hast mich gemacht. Nee, nicht ich. Das war deine Mutter mit so einem anderen Macker. Okay.